from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 118. Phil, wir sind ziemlich regelmäßig unterwegs. Das ist die dritte Folge in 3 Wochen. Also die guten Vorsätze fürs neue Jahr lösen wir jetzt quasi ab Mai in der zweiten Jahreshälfte ein. Und selbstverständlich geht es heute wieder um die Playoffs. Aber was wir jetzt gerade in unserem Vorgespräch, wir beide gar nicht erwähnt haben, ich muss natürlich dir auch noch 1-2 Fragen stellen zu dem Coach, den die Knicks geheiert haben in dieser Woche. Ja, das steht bei mir auch oben auf der Liste mit drauf. Nicht ganz oben, muss ich dazu gestehen, denn ich freue mich einen Ast. Ich habe heute nämlich mal endlich Zeit gehabt, Samstagmorgen in einem kleinen Bachelor-Tag, wie ich ihn nenne, mir alle möglichen Basketballspiele reingesaugt zu haben. Gestaubsaugt habe ich 2 Spiele hintereinander sogar und ich freue mich in Ast, dass ich umso mehr dazu beitragen kann dann heute, dass wir einen schönen Basketball-Talk veranstalten und das noch an einem Samstag, also Hilau dazu, da freue ich mich drüber. Über die Ergebnisse habe ich gemischte Gefühle, das vielleicht schon mal vorweggenommen, aber da kommen wir sicherlich zu. Genau. Wir haben auch gerade, als wir ein paar Minuten, wir hatten heute mal ein bisschen länger Zeit zu sprechen, es ist noch morgens früh in Berlin, wir haben gerade 9.42 Uhr morgens, haben wir ein halbes Stündchen Zeit gehabt, ein bisschen miteinander zu quatschen. Da haben wir auch gesagt, dass unser Podcast in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig Struktur hat. Genau das werden wir heute so weiterführen. Wir werden auch von Serie zu Serie springen, von Thema zu Thema, aber vielleicht in den nächsten Wochen oder dann zur neuen Saison mal gucken, dass wir auch wieder die allseits beliebten Kategorien und so einführen, vielleicht uns ein paar neue einfallen lassen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute springen wir wirklich nochmal durch die Spiele und durch die Serien. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute die Wahl zwischen den Spielen gestern Nacht im Westen und den Spielen im Osten, die gestern stattfanden, wo ich einen Tag im Prinzip permanent im Office verbracht habe. Und da fiel mir die Wahl nicht so schwer, sogar auch nicht, was die Reihenfolge betrifft, welche Spiele ich mir angucke. Und du wirst wahrscheinlich schon vorher erraten haben, um welche Spiele es sich dann gehandelt hat. Ich habe tatsächlich komplett beide Ostspiele geguckt und dann nur im Prinzip en passant nebenher, weil es sein musste, die Spiele aus dem Westen. Geht dir das so ein bisschen genauso einfach, was das Gefühl für die Serien betrifft, dass der Osten weiter offen ist, ist vielleicht Teams sind, die unfertiger sind und vorhersehbarer als im Westen, wo wir im Prinzip nur auf den Vorspulknopf für die Western Conference Finals drücken wollen? Ja, du sagst es, also im Westen, die Ergebnisse werdet ihr jetzt auch alle kennen, auch aus gestern Nacht, da habe ich leider noch nichts sehen können, aber auch wenn die nicht favorisierten Teams im Westen jetzt so ein bisschen Anschluss gefunden haben, denken wir doch quasi beide oder denken alle, dass es dann auf das zu erwartende Ergebnis von Houston und Golden State rausläuft. Im Osten ist das tatsächlich ein bisschen anders. Also das war schon in der ersten Playoff-Runde zu sehen, vor allem am Beispiel zwischen Cleveland und Indiana, dass es da doch die eine oder andere Überraschung gab, unvorhersehbare Entwicklungen. Und das führt sich ja jetzt gerade so ein bisschen fort. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, weil ich den Link gerade auf habe, den du mir geschickt hast, mit der Serie Cleveland gegen Toronto. Denn ich glaube nicht, dass vor allem mit dem Ausgang der Serie 1 von Cleveland viele damit gerechnet hatten, dass es auf einmal 2-0 für das Team von LeBron steht. Ja, total. Gemessen an der Serie in Indiana hat man wohl gedacht, dass Cleveland seine Wunde leckend in die Arena nach Toronto kommt. Die Vorzeichen sind hier zumal jetzt auch das erste Mal, glaube ich, in der LeBron-Ära ein bisschen anders, dass eben die Raptors zumindest nominell das stärkste Team im Osten während der regulären Saison waren. Ja. Es hat sich einmal mehr bewahrheitet, dass die reguläre Saison ist und die Playoffs LeBron James Time. Ich weiß nicht, manchmal haben wir, das ist ja bei uns auch so, nur die Zeit, sich die Boxscores anzuschauen. Und wenn man jetzt nur oberflächlich sich allein mal anschaut, was in Toronto ablief, dann sagt man, ja, beide Spiele im Prinzip, Kyle Lowry und DeMar DeRozan haben im Prinzip jeweils über 50% geworfen in den beiden Spielen, haben solide Spiele gemacht. Wer sich die Spiele angeguckt hat und sich die Zeit genommen hat, nicht nur über die Highlights oder das Condensed Game zu gehen, der wird sagen, dass tatsächlich LeBron gemacht hat mit denen, was er wollte. Und das bezieht sich vor allem auf die Offense, teilweise aber auch auf die Defense. LeBron deckt jetzt teilweise Kyle Lowry. Das hat man vor allem im ersten Spiel gesehen und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen, dieser taktische Schachzug, weil wenn man Kyle Lowry stillstellt oder zumindest so ein bisschen irritieren kann offensiv, dann steht man im Prinzip mit einem Bein schon in den Eastern Conference Finals, meiner Ansicht nach. DeMar DeRozan wird sein Spiel spielen, es abspulen, mal effizienter, mal weniger effizient. Gestern hat er auch 24 Punkte mit 23 Schüssen genommen. Das ist, sage ich mal, eher das schlechtere Level von DeMar DeRozan. Nur 2 Freiwurf-Attempts. Er hat nicht ganz so die Aggressivität gezeigt oder die vielmehr vermissen lassen, die er in der ersten Runde insbesondere gezeigt hat. Und über die Offensive und insbesondere LeBron James sollten wir dann doch noch ein bisschen mehr sprechen. Ja, mir sind da ähnliche Punkte, die du gerade genannt hast, auch aufgefallen. Vor allem 3 Sachen. Ich gehe die mal ganz kurz durch. Was du gerade gesagt hast, dass LeBron Kyle Lowry deckt. Es wird klar, denn ich habe das erste Spiel der Serie habe ich fast komplett geguckt. Und da wurde relativ schnell klar, dass die Aufgaben bei Toronto, das, was sich bei Cleveland alles auf LeBron fokussiert, natürlich auf 2 Leute bei Toronto aufgeteilt ist. Zum einen Kyle Lowry, der den Spielaufbau leitet, und zum anderen DeMar DeRozan, der mit dem Spielaufbau überhaupt gar nichts zu tun hat. Und wenn du Kyle Lowry aus dem Spiel nimmst, dann fehlt dem Team der Raptors, so nach wie ich das sehe, völlig die Struktur, die Setplays werden alle unsauber gelaufen, wenn Lowry nicht die Bewegungen und die Plays initiiert. Und dann hast du eben DeRozan, ich kann mir vorstellen, dass die Ansage von Ty Lue war, ihn weitestgehend machen zu lassen, was er will, nur wohl wissend, dass DeMar DeRozan über sein Midrange-Game nicht hinauskommt. Also du hast gerade die 2 Freiwurf-Attempts angesprochen, das heißt, zum Korb ziehen, jetzt auch wo Tristan Thompson als Ring Protector irgendwie, ich weiß nicht, ob er wieder zurück ist, aber vielleicht hat er auch einfach noch keinen Bock nach Hause zu gehen, zu seiner Ehefrau, die schon, oder zu dieser Chaos-Familie, die schon den ein oder anderen crazy der Fluch gemacht hat. Der Fluch, genau. Aber naja, du kannst dann halt, wenn du DeMar DeRozan offen stehen lässt oder ihn nicht doppelst oder ihm weitestgehend freie Hand lässt, dann weißt du ja trotzdem, dass da nicht unbedingt ein Spielball rauskommt, wo er 6 oder 7 Dreier schießt. Du weißt auch, dass er nicht wie James Harden andauernd ein +1 zieht oder so, sondern du weißt, dass er eben sein Midrange-Game macht und das ist relativ vorhersehbar und kalkulierbar, was dann dabei rauskommt. Die andere Sache ist, wo du gerade die Boxscores angesprochen hast, was du in einem Condensed-Game und was du auch in den Boxscores nie sehen wirst, ist, dass in Spiel 1 die Raptors es nicht geschafft haben, mit ihren letzten 6 Wurfversuche einen einzigen Korb zu machen. Also das ist verrückt. 6-mal und zwar auch wirklich mit den leichtesten Körben, erinnere dich an Jonas Valanciunas mit Tip-Ins, haben sie es nicht geschafft, das Spiel zu closen. Und normalerweise hätte es gar nicht zur Overtime kommen müssen. Also es waren wirklich relativ freie oder super einfache Punkte, die Raptors, ich weiß nicht, aufgrund von mentaler Schwäche oder aufgrund von Nervosität oder wie auch immer, man sagt ja so ein bisschen, dass LeBron bei denen in den Köpfen feststeckt, es nicht geschafft haben, das Spiel nach Hause zu bringen. Und dann die Transition zu Spiel 2, haben sie es auch nicht geschafft, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Ja, ich glaube, offensiv wird sich nicht so viel ändern bei den Raptors, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass Valanciunas eine gute Serie haben wird. Weiterhin hatte er ein 2020-Spiel zu Beginn, jetzt 16 und 12 in 26 Minuten. Aber das geben natürlich auch die Cavs ihm gerne. Sie spielen lieber klein und haben dann kein Problem damit, dass er eben Offensiv-Rebounds abgräbt oder sich mal eine tiefe Postposition erarbeitet. Für mich ist es krass zu sehen, dass Serge Ibaka kein Field Goal geworfen hat, also nichts gemacht hat. Der saß in der zweiten Halbzeit permanent auf der Bank, nur 12 Minuten. Kann man durchaus als Totalausfall bezeichnen. Und OG Anunoby wird nicht gedeckt von LeBron und muss auch nicht gedeckt werden. Von der Bank kommt jetzt nicht so viel mehr. Ich muss sagen, Fred VanVleet ist ein interessanter Spieler, hat aber jetzt nicht unbedingt das Cachet von Kyle Lowry, auch wenn er viel in der regulären Saison ihn ersetzt hat in der Crunch-Time, ist er für mich kein Spielmacher. Du sagtest das eben schon, der Boxscore lügt so ein bisschen. Er hat da eher wild zu Ende des Spiels halt Würfe genommen und dann auch getroffen. Insofern muss ich sagen, ist das nicht unbedingt sehr förderlich gewesen für das Spiel der Raptors. Eine Frage, weil du ihn gerade angesprochen hast. Entschuldigung. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Beste gerade für deine Mandelentzündung, dass wir aufnehmen. Ich rechne dir das sehr hoch an, dass du dich trotzdem durch den Podcast quälst. Du hast gerade VanVleet angesprochen. Das war auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe, dass sowohl der letzte Schuss in der regulären Spielzeit als auch in der Overtime haben weder Kyle Lowry noch DeMar DeRozan, ich sag mal, eingefordert, sondern haben den Ball an ihn, an einen Rollenspieler gegeben, der dann den freien Dreier nicht getroffen hat. Aber normalerweise sollte man erwarten dürfen, dass die Crunch-Time-Plays über einen dieser beiden Jungs gehen, anstatt über einen Rollenspieler, der zugegebenermaßen, wir haben das ja schon oft gesagt, Toronto ist relativ tief, eine gute Saison gespielt hat. Aber, mein lieber Mann, wenn es in den Playoffs in die letzten Sekunden geht, dann erwarte ich doch, dass DeRozan oder Kyle Lowry sich den Schuss nehmen und nicht... Die Jungs, denen du 20 Millionen zahlst. Ganz genau, oder? Also das fand ich... Ja, natürlich, nein, klar. Ich meine, dennoch, ich würde das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Wenn es ein guter Schuss ist, ist es ein guter Schuss. Dann sollte das auch so sein. Da muss man nicht Hero Ball spielen. Aber generell, wenn es ohnehin Isolation ist, dann kannst du ruhig auch mal deinem besten Spieler, in dem Fall DeMar DeRozan, den Ball geben und gucken, was passiert, wenn er zum Korb zieht. Nochmal, ich hatte das eben angefangen, vor meinem Hustanfall über die Offense zu reden. Ich finde aber vielmehr, dass die Defense ausmachen wird, ob sie eventuell zumindest tendenziell die Serie noch drehen können oder zumindest einen Gentleman Sweep oder einen Sweep avoiden können. Verhindern können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mag jetzt sehr sehr simpel klingen, aber sie haben halt einfach keinen Spieler, der LeBron decken kann. Sie haben es mit drei Spielern versucht. OG Anunoby war im Prinzip der primäre Verteidiger von LeBron. Zwischendurch CJ Miles und Pascal Siakam, die, sag ich mal, unterschiedliche Körpergrößen und Positionen bekleiden. Alle sind im Prinzip absolut brachial gescheitert, weil Tyron Lue es einfach sehr simpel gemacht hat. Er läuft jetzt im Prinzip nur noch Pick and Rolls zwischen dem Point Guard LeBron und Guards. Mhm. Also dann kommt J.R. Smith hoch, dann kommt George Hill hoch, dann kommt Kyle Korver sogar hoch und setzt einen Pick. Es geht da weniger um den Pick, sondern es geht natürlich ausschließlich um den Switch. Ja. Und dann geht halt LeBron zurück oder geht in Post. Kyle Lowry war an ihm. Wir haben eben witzigerweise einen SB Nation Post geöffnet. Sorry, dass ich das zweite Mal in der zweiten Woche darüber spreche. Aber hier heißt der Titel nur LeBron James, 8 Fadeaways im zweiten Spiel, ranked nach Disrespect. Ja. Und jetzt mal frei übersetzt. Und das war tatsächlich so. Er hat dann einfach die Jungs in den Post genommen und hat gesagt, okay, Jungs, wenn ich jetzt die kleinen Guards an mir habe, wisst ihr was, ich gehe noch nicht mal dahin, wo es weh tut, sondern ich mache jetzt einfach mal schön den Dropstep und dann gibt's den Fadeaway ins Gesicht. Und das ist schon wahnsinnig, was er da gemacht hat. Das muss man ganz einfach sagen, das war Greatness in dem zweiten Spiel. Und da hat er wieder mal bewiesen, dass LeBron die Franchise ihm gehört. Ich habe gewitzelt, er braucht jetzt keine mehr kaufen, er besitzt schon eine. Ja, das war echt geil, was du mir heute Morgen geschrieben hast. Ganz unten in dem Link, wir können den ja vielleicht mal auf Twitter teilen nachher, den, worüber wir gerade reden, steht, the most disrespectful part of it all ist, als Kevin Love nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt hat, naja, übrigens, diese 8 Fadeaways, dass LeBron das heute machen will, das hat er uns heute Morgen beim Shootaround schon gesagt. Also, das heißt, den Gameplan der Toronto Raptors oder vielmehr der Cleveland Cavaliers, den hat er vorher schon so in Stein gemeißelt und wusste, dass Toronto nichts entgegenzusetzen hat, was natürlich nicht unbedingt für die Flexibilität des Coachings der Toronto Raptors spricht. Oder auf der anderen Seite einfach, wie du gerade gesagt hast, für die unfassbare Form, in der LeBron sich befindet, wenn er voller Selbstbewusstsein sagen kann, ich sag schon vorher, wie ich dieses Spiel spielen werde und egal, was mir Toronto entgegenwirft, das wird auf jeden Fall trotzdem klappen. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, wir wollen hier nicht zu singulär werden und uns anhören, als würden wir das erste Jahr nur machen und nur über LeBron und die Stars sprechen, aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr fasziniert bin von dem, was LeBron aufs Parkett legt. Bei aller Kritik, die durchaus auch berechtfertigt ist an seiner PR, an seiner ein bisschen selbstverliebten Art. Er nimmt sicherlich auch Plays, die er haben will und dann stellt er sich sonst schön in die Ecke. Er hat eine sehr cocky Art. Aber all das mal nebenangestellt, es ist doch absolut Wahnsinn, was er halt in seinem, was, 16. Jahr in der Liga, 15. Jahr in der Liga halt veranstaltet und dass er tatsächlich auch in dieser Postseason der dominanteste Spieler in der gesamten Liga ist. Punkt. Period. Ja, und man muss aber dann trotzdem dazu sagen, wo du auch gerade gesagt hast, naja, das nicht immer nur LeBron. In der Indiana-Serie, wo er schon viele 40 Punkte, wie jetzt auch zuletzt Spiele gemacht hat, da lag es natürlich auch daran, dass es so knapp geworden ist, weil er überhaupt gar nichts von seinen Rollenspielern oder Mitspielern bekommen hat. Jetzt im zweiten Spiel Kevin Love 31-11 aufgelegt mit über 50% aus dem Feld. J.R. Smith mit 15 Punkten, George Hill mit 13, Jeff Green mit 14. Also natürlich ist es so, dass LeBron fast, aber wirklich nur fast im Alleingang die Raptors dominiert. Das könnte er aber nicht machen, wenn da nicht noch 50, 60, 70 Punkte von den anderen Jungs kommen würden. Klar. Ne? Kevin Love ist da tatsächlich von vornherein zu nennen. Ich war sehr überrascht zu sehen, wie aggressiv er war. Wir haben darüber gesprochen in der Indiana-Serie, mehr oder minder ein Totalausfall, wo man schon darüber sprach, ja, ist das doch mehr, was er am Finger hat, dass ihn halt am Wurf hindert oder halt sehr einschränkt. Er war sehr aggressiv, hat sich sehr viele Schüsse genommen, insbesondere im ersten Viertel hat er, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Field-Goal-Attempts genommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für das Spiel der Cavaliers. Du hast es gesagt, klar, das Spielkonzept ist auch auf eine Dominanz von LeBron ausgelegt und das ist natürlich in Teams, die besser ausbalanciert sind in der Kadertiefe und gerade was so die Spitze betrifft, die Stars, wie die Warriors oder wie die Rockets, braucht man das gar nicht, so dominant zu sein. Und da ist Kevin Love hat tatsächlich die Lücke gefüllt in diesem Mal. To make a long story short, meinst du, dass hier mehr drin ist als ein Gentleman Sweep? Ich formuliere die Frage schon mal so. Mhm. Wie die Raptors. Ich glaube, dass die Raptors ein Spiel in Cleveland gewinnen werden. Nicht so sehr, weil ich glaube, dass die Raptors jetzt nochmal wahnsinnig dran ziehen und die Serie umgebogen kriegen. Dafür halte ich die einfach für psychologisch zu fragil. Fragil. Denke aber, eigentlich der größere Grund ist, dass ich den Rollenspielern von Cleveland nicht traue. Also bei J.R. Smith kann es immer mal sein, dass er 17, 18 Punkte macht oder 3. Bei Kevin Love kann es immer mal sein, so wie jetzt, dass er 30 und 10 auflegt. Kann aber auch sein, wie in der Indiana-Serie, dass er 11 Punkte averaged. Also auf Jeff Green würde ich mich jetzt als zweite, dritte Geige auch nicht unbedingt verlassen wollen. Deswegen, Tristan Thompson ist sowieso ein großes Fragezeichen. Also ich glaube einfach, dass über die nächsten 3, 4 Spiele, die da vielleicht noch kommen mögen, dass die Cleveland Cavaliers einfach mit Ausnahme von LeBron nicht konstant genug sind und dann doch 1, 2 Spiele für Toronto rausspringen werden. Nichtsdestotrotz, wenn man die ersten beiden Heimspiele abgibt, dann halte ich es für, also ich glaube, die NBA-Statistiker unter euch werden wahrscheinlich sowieso irgendeine Zahl ziehen können, die besagt, dass 80% dieser Serien dann auch an das Team geht, was 2-0 geführt hat. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Toronto das nochmal umbiegt, denke aber nicht, dass es zu einem 4-0 kommt. Ja. Okay. Übrigens, kleiner Schmunzler, den ich noch hatte. Dwayne Casey hat zumindest einmal es geschafft, in seiner Karriere LeBron James in der Serie zu schlagen. Das erwähne ich, weil das natürlich 2011 war, als er in Anführungsstrichen Defensive Coordinator war für den Titel gibt's natürlich nicht im Basketball, aber er war quasi der Lead Assistant für die Defensive, Terry Stotts für Offensiv für die Dallas Mavericks im Championship Run. Mhm. Und ich glaube, dabei wird's auch bleiben. Lass mich noch mir fällt gerade noch eine kurze Sache ein. Viele regen sich darüber auf, dass LeBron unheimlich viele Fouls kriegt in dieser Serie und das auch schon gegen Indiana so war. Ich glaube, in den Playoffs, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass in den Playoffs anders gepfiffen wird als in der Regular Season, dass Superstars ihre eigenen Calls kriegen, dass LeBron einer der Superstars ist, die dann auch sehr in Theatralik verfallen und sich viel aufregen und, ich sag mal in Anführungsstrichen, rumjammern. Das ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Dennoch finde ich nicht, dass LeBron zum Beispiel mehr Freiwürfe kriegt als, sagen wir mal, James Harden oder Kevin Durant. Es geht eher darum, wie er die zieht und wie seine Reaktion ist, das wahrscheinlich bei vielen Leuten zu Unmut führt. Das macht er aber jetzt schon seit 15 Jahren. Das kann man mögen oder nicht mögen, aber ich glaube, von der Anzahl oder von der Qualität der Fouls, die er gepfiffen kriegt, ist das nicht so groß abweichend zu den anderen Superstars, ehrlich gesagt. Das stimmt. Witzig, dass du das erwähnst. Ich gucke nämlich gerade auf die Usage Percentage auch. James Harden hat zum Beispiel eine höhere Usage Rate als LeBron. DeMar DeRozan ist da ganz in der Nähe und sogar auch Kevin Durant auf die Playoffs bezogen. Das ändert sich natürlich mit der Serie jetzt mit Steph Curry, sind in demselben Ballpark. Insofern sollte man meist dann doch Äpfel mit Äpfel vergleichen. Genau. Sollen wir tatsächlich mal über James Harden sprechen, den gerade erwähnten, bevor wir vielleicht dann in Kürze zu der wohl interessantesten Serie kommen, besprechen wir doch mal die wahrscheinlich am wenigsten beachteste Serie, oder? Sie ist auf jeden Fall die am wenigsten gehypte und die am wenigsten flashigste Serie dieser Halbfinale. Ja, wir haben ja im letzten Podcast auch schon Houston so ein bisschen links liegen lassen oder uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil wir auf die Serie Houston gegen Minnesota nicht so richtig Bock haben. Das ändert sich jetzt, weil ich total Bock auf Utah habe. Ich finde Houston immer noch nicht das attraktivste Team, um sich das anzugucken vom Spielstil her. Aber die Serie ist, glaube ich, wahnsinnig interessant. Und jetzt stehen da auch große Fragezeichen drüber, obwohl natürlich, wie wir am Anfang gesagt haben, alle erwarten Houston gegen Golden State in den Conference Finals. Aber wer hätte denn gedacht, dass auch Utah ohne ihren Playmaker zumindest erstmal ein Spiel klauen kann? Ja, also mit Playmaker meinst du tatsächlich Ricky Rubio dann in dem Fall, ja, nicht Donovan Mitchell. Genau, Playmaker. Der ist der Shotmaker. Genau, was das Orchester angeht, nicht was die erste offensive Option angeht. Ja, es war recht überraschend. Ich muss sagen, als ich den Boxscore gesehen habe, ich habe das Spiel natürlich nicht live gucken können aufgrund Zeitverschiebung, zu sehen, dass dann der Benchmob der Utah Jazz, und das war wahrscheinlich der größte maßgebliche Ausgang, dann ein Spiel gestohlen haben in Houston. Ich habe mich nicht so sehr damit befasst, außer dass ich natürlich beachtet habe, dass es eine Karriere-Nacht oder eine Career-Night von Joe Ingles war, der ja ohnehin ganz so viele Schüsse nimmt, der dort alles getroffen hat, und wenn es schon heißt, dass er mit 27 Punkten seinen Karriere-High oder seinen Karriere-Bestwert erreicht, dann sagt das natürlich schon einiges aus. Sie haben es geschafft, recht früh offensiv sehr effizient zu spielen. Ich glaube, über 38 Punkte im ersten Viertel in dem Sieg haben sie eingefahren und haben es dann geschafft, sehr solide diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen, insbesondere dann noch mit einem guten Viertel. Und das hat mich doch recht überrascht, dass sich da Houston so in die Parade fahren hat lassen. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Matchup zu tun. Ryan Anderson spielt gar nicht in der Serie. Das heißt, sie müssen im Prinzip nochmal die Rotation ein bisschen kürzen, aufgrund der Big Men auf Seiten der Utah Jazz, Rudy Gobert, aber vor allem dann auch Derek Favors, wenn er spielt, haben sie es sehr, sehr schwierig, vernünftige Verteidiger gegen ihn aufzustellen oder gegen die beiden. Ich glaube, dass das dieser Sieg von Houston keine großen Implikationen auf die Serie hat, aus zwei Gründen. Den einen hast du gerade angesprochen. Utah braucht eine unvorhersehbare Leistung von irgendjemand anders, der nicht Donovan Mitchell heißt, um überhaupt in die Nähe eines Spielgewinns kommen zu können. Das war jetzt Joe Ingles mit 27 Punkten. Hast gerade gesagt, Career High. Heißt also, in all seinen Jahren Basketball hat er das noch nie geschafft. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das in den nächsten 10 Tagen noch zweimal passieren wird, sage ich mal. Das heißt aber auch für Houston, dass sie sich fast ausschließlich auf Donovan Mitchell konzentrieren können. In den letzten beiden Spielen, sowohl in dem Sieg als auch jetzt in der Niederlage zuletzt, hat Donovan Mitchell nicht das an Scoring abrufen können, was er davor in der Serie imstande zu leisten war. Einmal 17 Punkte, einmal 10 Punkte, 25% aus dem Feld geschossen. Ich glaube nach wie vor, dass Houston nicht eins der besten Defensivteams ist, aber natürlich, wenn man es ihnen so einfach macht, dass es reicht, einen einzigen Spieler, der nicht LeBron James heißt, aus dem Spiel nehmen zu müssen, um eben Spiele zu gewinnen, sondern Donovan Mitchell, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Utah da in Person von Ingles, in Person von Gobert, Rubio ist nicht da, ist aber jetzt auch nicht bekannt als regelmäßiger 25-Punkte-Scorer, da irgendwas dagegen zu setzen. Der zweite Punkt ist nicht nur, dass alles bei Utah so fokussiert ist auf eine Person. Ich glaube einfach, dass Houston auch so ein bisschen arrogant an die Sache reingegangen ist. Die Serie war eröffnet, du gewinnst das erste Spiel quasi auf Socken, durch die Halle rennt, dann lässt du im zweiten Spiel so ein bisschen längere Leine und dann passiert halt mal sowas, dass so ein Ingles 27 Punkte auflegt, aber das wird nicht nochmal passieren. Oh ja, gestern waren sie entsprechend dann auch mal schön mit 30 Punkten vorne teilweise. Genau. Ich hatte, wie gesagt, nach den beiden Spielen noch nicht meinen Basketball- oder Playoff-Hunger gestillt, hab dann aber mal ein bisschen vorgespult, hab gesagt, gut, ich springe jetzt mal in der zweiten Halbzeit rein und dann bums, stand es irgendwie 75 zu 40. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also weißt du, dann lasse ich das lieber und guck mir dann irgendwie den Rest im Condensed ein und dann ist auch gut. Insofern habe ich nicht viel mehr zu der Serie zu sagen. Es ist natürlich schon immer schön, Quinn Snyder zu sehen, aber dieses Spiel ist für mich, oder diese Serie ist für mich sehr stark eine Brücke und deshalb nicht meine Priorität. Sehe ich genauso. Houston liegt jetzt 2-1 vorne. Ich denke, dass sie das nächste Spiel in Utah auch holen werden und dann glaube ich, wird auch auf Seiten der Jazz klar, dass die Serie im Grunde verloren ist und dann wird es für Houston relativ schnell einen Schritt weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Ich fände es schön, wenn die Serie noch ein bisschen knapper wird, kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bevor wir zu dem anderen Spiel von gestern springen, nämlich Golden State gegen New Orleans, wo, glaube ich, der Ausgang der Serie für uns beide unter ähnlichen Vorzeichen stehen könnte. Lass uns doch über die vielleicht für mich jedenfalls interessanteste Serie sprechen. Und das ist Philadelphia gegen Boston, wo es zumindest für mich bisher, also Toronto gegen Cleveland, dass es 2-0 steht, ist sehr überraschend, aber dass Boston mit diesem Kader so spielt, hätte ich nicht für möglich gehalten, bevor die Serie angefangen hat. Ja, da soll ich direkt mal einen Hot-Tag rauswerfen? Los geht's. Wir sind immer so ein bisschen brav sonst und stimmen häufig überein. Insofern haue ich jetzt mal einen raus. Meine These ist, ohne Joel Embiid stünde es nicht 2-0 für Boston. Wenn Joel Embiid nach wie vor verletzt wäre, würde Philly besser dastehen, sage ich. Und wenn man auf die Statistiken guckt, wird man mir wahrscheinlich jetzt einen Mittelfinger zeigen und sagen, was ist bei dir los? Joel Embiid war klar im ersten Spiel der beste Mann und hat jetzt immerhin auch 20-14-5 aufgelegt, wenn auch bei schlechten Quoten. Ich habe mir das Spiel halt komplett angesehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Guru wäre oder sowas, aber ich muss schon sagen, dass die Struktur im Spiel von Philly sehr viel schlechter mit Embiid ist als in der ersten Serie, wo sie im Prinzip mit Jonathan Simmons, sage ich schon, Ben Simmons, den Gegner überrannt haben, sehr viel bessere Schüsse bekommen haben. Ich war überrascht, dass Brett Brown es zugelassen hat, dass sie doch so leichtfertig zweimal größere Leads aus der Hand gegeben haben, insbesondere zum Ende der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber sie waren, glaube ich, mit 16 Punkten vorne oder sowas und haben dann einen 20-6 Run oder 20-5 Run kurz vor der Halbzeit sich erlaubt und dasselbe im Prinzip nochmal im dritten Viertel. Das war schon arg schlecht und Joel Embiid ist jemand, das vielleicht noch dazu, der manchmal ein negatives Vorbild ist der sich sehr viel Lustwürfe nimmt, der nicht unbedingt der Erste ist, der nach hinten rennt, der manchmal ein bisschen behäbig auf den Füßen ist oder gern nach dem Block geht und ein schlechtes Foul pickt. Und wenn du so Leute hast wie Marco Bellinelli, der dann sich denkt, ja Junge, dann kann ich doch mal hier abfeuern. Dario Saric, bei dem ich ganz ehrlich nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Ich weiß, ich bin jetzt recht kritisch, aber ich bin kein Dario Saric-Fan gewesen und das hat sich in dieser Saison nicht sehr verändert. Ich glaube, dass er wirklich noch ein Tweener im klassischen Sinn ist, weil er nicht gut genug werfen kann, um wirklich effektiv zu spielen. Dann sieht das nicht so gut aus. Ich sage jetzt natürlich das Ganze mit Ben Simmons ohne Field-Goal-Erfolg. Behaupte aber jetzt einfach mal und damit überleiten zu dir, dass das in Joel Embiid ist und seiner Spielweise dient, die ich nicht so harmonisiert mit Ben Simmons. Der letzte Satz, den du gesagt hast, da gebe ich dir recht. Die Spielweise harmonisiert gerade nicht so mit Ben Simmons, aber ich wippel gerade ungeduldig auf meiner Couch hin und her. Denn ich finde, der Grund, warum es 2-0 für Boston steht, ist nicht Joel Embiid, sondern der Fakt, dass Ben Simmons nicht schießen kann. Führt dazu, dass eigentlich Philadelphia, was sie versucht haben, nämlich die einzige Option ist, Ben Simmons mit in den Post laufen zu lassen, weil er eben von draußen keine Gefahr darstellt und du dann quasi in der Offensive, wenn Boston es schafft, ihm das Playmaking wegzunehmen oder ihn so frei stehen zu lassen, dass er zwingend Schüsse nehmen müsste, dass es dann recht einfach zu verteidigen ist, beziehungsweise dann stehen sich Embiid und Ben Simmons auf den Füßen im Post, was dann dazu geführt hat, dass Embiid gesagt hat, naja gut, ich habe einen besseren Schuss von draußen als du, dann gehe ich mal nach draußen und genau dann nimmt er sich eben diese Lustwürfe, weil unterm Korb beide stehen und nicht mehr nur er. Und ich finde, das ist auch natürlich dem Coaching von Brad Stevens geschuldet, dass er für mich ein absolut genialer Move in Spiel 1 zum Beispiel Al Horford auf die Füße von Ben Simmons gestellt hat, aber dann in Spiel 2 quasi gesagt hat, so Jungs, ihr könnt es euch jetzt aussuchen. Ben, dich lassen wir offen an der Dreierlinie stehen oder sogar im Midrange-Game. Kannst du gerne versuchen, von da zu werfen. Wir wissen alle, wie deine Quoten von da sind. Also wirst du wahrscheinlich eher in den Post gehen müssen. Dafür wird Embiid nach draußen gehen und seinen Lustwürfen kann ich auch gut leben. Also... Ja. Aber es hatte ja vorher auch so hingehauen. Ben Simmons kann ja nicht erst seit gestern nicht werfen und hat trotzdem einen wahnsinnigen Erfolg gehabt und die Gegenspieler sinken total ab vor ihm und haben keinen Respekt vor seinem Jumper. Das ist ja alles gut und fein, aber das ist ja vorher da auch der Fall gewesen. Jetzt hat er nur halt den Ball gar nicht in seinen Händen. Und da, insofern gebe ich dir teilweise recht, als dass ich sage, klar, wenn er den Ball nicht hat, dann ist er im Prinzip nur jemand, der das Spiel klein macht und das Feld enger. Aber wenn er denn den Ball hat, dann sollte er eben auch kreieren können. Und das hat er im Zweifel immer gemacht. Jetzt ist es so, dass dann im Prinzip ein Joel Embiid den Ball hochbringt oder immer hoch zum Pick-and-Roll kommen möchte oder im Zweifel selber eine Screen-Aktion initiieren möchte. Und das tut natürlich den Philadelphia 76ers unheimlich weh, weil das dann heißt, dass Ben Simmons nicht den Ball hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das der Fall sein muss. Ab und zu kannst du gerne eine Low-Post-Aktion einstreuen. Boston hat niemand, der Embiid gut decken kann. Das stimmt natürlich, aber ich finde, primärer Ballhändler sollte unbedingt Ben Simmons bleiben und das habe ich sehr vermisst, unbedingt im zweiten Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass mich doch nicht zuletzt, zuletzt, um da vielleicht noch einen Punkt zu sagen, sorry, dass Embiid tatsächlich nicht unbedingt sehr agil ist, was die Fußbewegungen betrifft, insbesondere wenn er weiter rauskommen muss. Er deckt Al Horford. Embiid ist natürlich generell ein überdurchschnittlicher Verteidiger, keine Frage, aber Al Horford hat im Prinzip den Game-Winning Korb gemacht, indem er einfach zum Korb gezogen ist, bis zur Dreierlinie raus, hat den Ball bekommen, hat noch nicht mal einen Pumpfake machen müssen und ist einfach an Embiid vorbeigezogen und hat dann einen Korbleger reingesetzt. Und das war im Prinzip das Spiel. Dann war es ein 4-Punkte-Spiel und das Spiel war vorbei. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr geärgert, muss ich sagen. Das war sehr, sehr sloppy. Mhm. Ja, ich glaube, je weiter Embiid aus der Defense rausgezogen wird, hat er dann auch im One-on-One, selbst gegen agilere, und Al Horford gehört jetzt nicht zu den schnellsten seiner Position, aber agilere Leute als er, hat er dann das Nachsehen. Das ist, glaube ich, klar. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Natürlich, wenn Ben Simmons den Ball hat und das Spiel aufbauen kann, dann kann er auch ohne Schuss gefährlich sein. Das hat er im Prinzip die ganze Saison gezeigt. Aber, finde ich, was sich jetzt auch zeigt, wenn das Spiel langsamer wird und Ben Simmons ist vielleicht der gefährlichste Aufbauspieler in der Transition, wenn das Spiel schnell ist, wenn der Spieler überlaufen kann, dann kann ihn ohnehin keiner bei seinem Zug zum Korb oder bei den Kickouts zu Covington und Redick halten. Wenn Boston es aber weiterhin schafft, und das sieht man ja in Form von Jaylen Brown oder in Form von Marcus Smart und Tatum zum Beispiel, dass sie anfangen, ab der Mittellinie zu verteidigen und gar keine richtige Transition zulassen. Wenn das Spiel dann so langsam wird und es nur noch um Positionsbasketball geht, dann ist es schwer für, und das meinte ich damit, dann ist es so schwer für Ben Simmons, dann auch das Spiel zu kreieren, weil entweder lässt man ihn offen stehen und er hat kein Vertrauen in seinen Schuss, oder er geht in den Post, steht sich mit Embiid auf den Füßen, Embiid wird rausgezogen, schießt von drei und schießt dann was irgendwie unter 30%. Also wenn Philadelphia es weiterhin schafft, das Spiel irgendwie schneller zu halten, glaube ich, dass das nicht große Auswirkungen haben wird. Wenn Boston es aber auf der anderen Seite schafft, das Spiel ganz langsam zu machen, dann ist es, glaube ich, für Philadelphia unheimlich schwer, weil dann in der Offensive 4 gegen 5 gespielt wird, beziehungsweise, und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, das Team von Philadelphia, haben wir auch schon oft in der Saison gesagt, ist wahnsinnig homogen aufgestellt. Also du hast im Prinzip alles richtig gemacht für das Team, für jemanden, der so Shooting Flaws hat wie Ben Simmons, ihm einen J.J. Redick an die Seite zu stellen, der das kompensieren kann, der auch dann, sage ich mal, es zulässt, dass Embiid weitestgehend alleine unterm Korb steht. Dann so ein paar Taschenmesser, von denen wir noch nicht wissen, wie zum Beispiel Saric, ob jetzt Fisch oder Fleisch. Eine große Schwäche des Teams, finde ich, ist Robert Covington. Und zwar aus dem Grund, ähnlich wie wir es gerade bei Cleveland gesagt haben, dass man sich auf ihn nicht verlassen kann. Robert Covington ist quasi für mich so ein bisschen der Remix von J.R. Smith. An manchen Tagen schießt er von draußen absolut die Lichter aus, spielt eine wahnsinnig gute Verteidigung, okay, so wie J.R. Smith das vor 2 Jahren in der Finals-Serie gegen die Warriors gemacht hat. An manchen anderen Tagen, wie zum Beispiel aus Spiel 1, sehr lustlos. Total lustlos, bewegt sich in der Defense überhaupt nicht, wird regelmäßig, egal von wem, Brown, Rosier, Tatum, je nachdem, wer auf ihn geswitcht wird, vernascht und schießt vorne 0 von 6, dann ist er quasi total unbrauchbar, spielt aber trotzdem 30 Minuten. Und das ist natürlich für einen Coach wie Stevens, wenn er schon weiß, dass ein Spieler, nämlich Ben Simmons, nicht schießen kann und der andere irgendwie nicht seinen besten Shooting-Tag erwischt hat, dann macht Brad Stevens mit Gameplays und Setplays mit dir, was er will. Ja, in dem Fall ja, aber generell lassen wir natürlich die Kirche im Dorf und sagen, dass Robert Covington sehr sehr vernünftiger Werfer ist und auch von der Dreierlinie das schon häufig bewiesen hat. Aber er ist natürlich recht streaky. Ne? Ja, aber ja, nicht in den Playoffs. Also es gab auch bei Miami schon 2 Spiele, wo Philadelphia unter 25% von draußen geschossen hat, was normalerweise dann in erster Linie ihm und J.J. Redick, in Klammern, der sehr solide spielt in jedem Spiel, anzulasten ist. Ja, für mich stellt sich jetzt die Frage, ob es das eben schon war. Ich habe jetzt keinerlei Präferenzen gehabt, insofern habe ich das Spiel recht neutral betrachtet, aber ich muss sagen, ich war ein bisschen upset, weil das Spiel oder die Serie für mich dann mehr oder minder fast entschieden war, nachdem halt die 76ers in 22 Punkte eine Führung aus der Hand gegeben haben, am Ende dann so leicht Al Horford eben an Embiid vorbeigezogen ist für den Game-Winner. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt, weil es jetzt heißt, dass im Prinzip wir wieder in einer Situation sind, wo ein Team 2-0 vorne ist und statistisch betrachtet heißt das 85%ig, dass dieses Team die Serie gewinnen wird. Und das wird sehr, sehr schwierig, jetzt nach Philly zu gehen und die Serie umzudrehen. Ich muss sagen, klar, Embiid, trotz meines Hot Takes, dass man ja durchaus so nennen kann zu Beginn, hat man gesehen, dass Boston sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat, jemanden zu finden, der ihn deckt. Ich muss sagen, dass Aaron Baines absolut, meiner Ansicht nach, absolut nicht die richtige Person dafür ist. Theis wäre es vielleicht gewesen, um ehrlich zu sein, der sowohl agil genug ist, als auch länger hat, wahrscheinlich auch nicht kräftig genug, aber sonst ist niemand im Team da. Marcus Morris ist zu klein und der gesamte Rest, El Horford, könnte ihn noch decken, theoretisch. Aber der würde sonst sehr viele Fouls eben auf sich ziehen. Das wird interessant sein, wie Philly dann darauf reagiert und wie der Gameplan sein wird, wenn sie ins nächste Spiel gehen. Darf ich dich noch eine Sache... Wir haben relativ viel jetzt über Philadelphia gesprochen, aber noch gar nicht über Boston, denn wir beide hatten auch eine kleine Diskussion unter der Woche über die Spieler von Boston. Bevor es zu dem offensichtlichen, an was du gerade denkst, zu dem offensichtlichen kommt, möchte ich erst eine andere Frage stellen. Warum wird Tatum nicht einmal in der Konversation des Rookie des Jahres erwähnt? Was der auf dem Platz aktuell macht, Stepback-Dreier, And-One-Züge zum Korb, Defense, Rebounding, Set-Plays, Screens und so weiter und so fort, der spielt nicht wie ein 19-Jähriger, sondern wie ein 29-Jähriger mit 10 Jahren NBA-Erfahrung. Ich bin ein Riesenfan von Tatum und natürlich spielen Simmons als auch vor allem Donovan Mitchell die statistisch flashigere Saison, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, aber das, was Tatum in dieser Saison gemacht hat, mit dem Ausfall von Gordon Hayward, einem Borderline All-Star, zu kompensieren, reingeworfen zu werden und jetzt in den Playoffs quasi hinter Al Horford die zweite Scoring-Option, teilweise sogar mit Jaylen Brown die erste Scoring-Option zu sein, finde ich nicht nur bemerkenswert, sondern ich finde, er hat verdient, dass man seinen Namen zumindest auch mit in den Ring wirft, was den Rookie des Jahres angeht. Ja, da hast du absolut recht. Absolut legitim. Sehr, also mehr als solide, sondern eher herausragend für einen Rookie, mit welcher Konstanz er besticht. Auch in den Playoffs. Ich muss auch sagen, ich bin der Meinung, dass ich glaube, nur Jason Tatum im Prinzip jemand ist, dem man guten Gewissens eine 1-zu-1-Situation anvertraut, weil man weiß, dass er jetzt nicht irrational agiert. Mhm. Terry Rozier und auch Jaylen Brown im ersten Spiel haben bewiesen, dass sie das machen können und dass sie 1-gegen-1 durchaus potent sind, wenn ich das so sagen darf. Aber bei Jason Tatum hat das immer so einen Punkt, dass man schon weiß, dass er den Fluss des Spiels versteht. Und das ist eine Sache, die in der Tat eher bei erfahrenen Spielern zu sehen ist und umso bemerkenswerter ist seine Entwicklung. So, Phil, jetzt das WhatsApp-Hot-Topic der Woche. Ja, ist so. Ist Gary Terry Rozier for real oder nicht? Ja, ey, ich bin ohne T-Shirt, Oberkörper frei auf dem Bandwagon und schrei, ui! Im Prinzip, seit er in die Liga gekommen ist, hatte ich echt Bock auf ihn. Auch letzte Saison schon, wo er wesentlich weniger Minuten gespielt hat, da war natürlich noch nicht ein Kyrie Irving mit von der Partie, aber dafür eine Avery Bradley im Backfield. Insofern freue ich mich ungemein, dass er jetzt Zeit hat zu beweisen, was er kann. Und ich habe dir gesagt, dass er jetzt, was auch immer das heißen mag, schon besser sei als Dennis Schröder. Das wäre übrigens auch sehr interessant, mal zu hören, was ihr dazu sagt. Wir als Basketballfans in Deutschland haben ja immer ein besonderes Auge auf Dennis Schröder und seinen Lamborghinis und sind deshalb, glaube ich, ganz gut, sein Spiel zu evaluieren. Ich würde behaupten, dass er jetzt schon ein bisschen mehr seine Stärke, insbesondere seine Geschwindigkeit, dann eben ausnutzt, vor allem für seinen Teamerfolg, was ja bei Dennis Schröder manchmal ein bisschen aussteht. Er hat zwar numerisch, statistisch sehr gut dieses Jahr abgeliefert hat, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von Terry Rozier, der es doch immer schafft, mit dem Kopf runter zum Korb zu ziehen, auch wenn er manchmal ein bisschen ineffizient ist. Ist das so ein Spieler, glaube ich, perspektivisch, bei dem ich sage, das könnte ein Lead Point Guard sein, was Shot Creation betrifft? Also, ja, dass Terry Rozier das meiste oder das Beste aus der Situation, nämlich das Fehlen von Kyrie Irving, herausholt, unbestritten. Dass er sehr gute Spiele für ein Team gemacht hat, dem eine erste Scoring-Option nominell fehlt im Kader, auch unbestritten. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wenn im Sommer ein Team, oder ich glaube, er ist sogar noch ein Jahr unter Vertrag bei Boston, ja, dann im nächsten Sommer vielleicht, wenn ein Team meint, ihm sehr viel Geld bezahlen zu wollen, dann wird dieses Team das bereuen. Und zwar genauso wie es, da kommen wir gleich zu in der anderen Serie, aber da werde ich das Gleiche sagen, genau wie das bei Nikola Mirotić zum Beispiel der Fall ist. Beide, und bleiben wir erstmal bei Rosier, sind für mich die absoluten Overperformer dieser Playoffs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also sagen wir mal so, vieles von dem Game aktuell von Rosier ist meiner Meinung nach dem System von Brad Stevens geschuldet, dass er das Spiel so in den ganzen Plays, die sie laufen, auf Kyrie Irving am Anfang der Saison zugeschnitten war, dass Rosier, wenn er diese Rolle jetzt ausfüllt, unheimlich viele Freiheiten genießt. Sei es die Schüsse, sei es, wie er das Spiel aufbauen will, sei es, wie er die Jungs um sich herum einsetzt, aber dann auch vor allem sie haben quasi, lass mich das so formulieren, ihr Spiel mit dem Fehlen von Kyrie Irving nicht umgestellt, sondern einfach gesagt, die Rolle, die wir Kyrie Irving zugeschrieben haben, die füllst du jetzt aus. Das heißt, alle Late-Game-Shots oder die meisten Late-Game-Shots kriegst du. Du kannst von außen schießen, wie du willst, du kannst zum Korb ziehen, wie du willst, und so complementary, das, was Rollenspieler eben machen, jetzt verfalle ich gerade schon wieder in so Denglisch, aber das erfüllen dann halt Marcus Smart oder Tatum oder Horford oder wie auch immer. Wenn er diese Rolle in einem anderen Team nicht hat, und nehmen wir mal an, Rose würde jetzt in ein Team wechseln, wo er der Starting Point Guard ist, aber mit einer klaren offensiven Nummer 1 Option neben sich, dann glaube ich nicht, dass er der richtige Point Guard ist, um so ein Spiel aufzubauen, so ein Spiel zu leiten, weißt du, sondern das liegt jetzt an seiner Rolle in Boston. Und ich glaube, in einem anderen Team sehe das anders aus. Das stimmt. Die Rolle des Point Guards oder die Point Guards generell in der Liga sind ja inflationär gut. Und es kommen immer bessere Guards in die Liga. Insofern sollte man sich überlegen, wenn man jetzt zu einem der wenigen Teams in der Liga gehört, die einen Point Guard brauchen, ob man es nicht lieber per Draft nehmen sollte. Man siehe meine Dallas Mavericks an oder vielleicht auch deine New York Knicks mit jeweiligen Picks im letzten Draft für Point Guards. Ja, interessant. Hast du kein Vertrauen in deinen französischen Point Guard? Nope. Oh, okay. Gut, dann sind ja die Knicks mit im Rennen für Terry Rozier. Die Knicks sind immer im Rennen, ja, wenn es darum geht, jemanden überzubezahlen. Aber ich glaube, dass Shot-Making und Shot-Creation eben nach wie vor in dieser Liga unterbewertet sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man Spielertypen wie Terry Rozier zum Beispiel mit Eric Bledsoe vergleicht, würde ich auch sagen, ich hätte lieber Terry Rozier als Bledsoe. Ja, gerade auch, falls sie einen gleichen Preis haben sollten. Ja, aber ich meine, das ist nicht unbedingt gegeben, ne? Also ich meine, Rozier hat 39% und 11 Punkte gesetzt dieses Jahr. Dass wir das jetzt sagen, ist natürlich schon auch eine Leistung, die er sich erarbeitet hat über seine Leistung in Playoffs. Aber interessant, dass du ihn dass du als ersten Vergleich Eric Bledsoe ranziehst und nicht einen der besseren Point Guards in der Liga, weil bei Bledsoe ist es nämlich, also ich finde, das hilft meinem Argument mehr als deinem, ehrlich gesagt, weil ich habe nicht gesagt, dass er irgendwie ist wie Russell Westbrook. Ich habe gesagt, er mag besser sein als Dennis Schröder. Ja, okay. Was auch immer das heißt. Na gut. Ich habe nicht gesagt, dass er unter die besten 15 kommt. Nimm meinetwegen, wenn ich jetzt die Messlatte höher setze, nimm Kemba Walker mit rein. Kemba Walker ist All-Star. Ist eine ähnliche Spielanlage. Würde ich auch sagen, okay, würde ich jetzt lieber Kemba Walker haben? Natürlich. Kann sich Terry Rozier potenziell zu einem Spielertypen wie Kemba Walker entwickeln? Ich glaube schon. Heißt das, dass du mit deinem Team mit Kemba Walker oder Terry Rozier gut aufgestellt bist in der Liga? Nicht unbedingt. Gut, dann sagen wir, Phil, ich befördere dich in diesem Sommer zum General Manager der Knicks. Wir brauchen einen Point Guard, weil Moody meiner Meinung nach keinen großen Sprung mehr machen wird. Nelly Kina vielleicht besser als Sixth Man oder auf der 2 aufgestellt ist. Und nehmen wir mal an, dass Terry Rozier nicht im nächsten Jahr, sondern in diesem Jahr Free Agent ist. Wie viel Geld gibst du Rozier als dein Starting Point Guard? Nächstes Jahr. Ja, Nee, oder sagen wir mal in diesem Sommer. Er wäre Free Agent, du bist General Manager der Knicks, wir brauchen einen Point Guard, die Augen sind auf Rosier gerichtet, weil die Knicks es immer geschafft haben, die Sample Size möglichst klein zu halten, um Spielern viel Geld zu geben. So, und du sitzt im Sommer zusammen im Madison Square Garden in einer der Logen mit Terry Rozier und seinem Manager und legst ihm einen Vertrag hin. Wie hoch? Ja, ist halt die Frage, was die Leute wieder wollen, aber ich gebe ihm 4 Jahre 48 oder 4,50. Naja, gut. Da würde ich sagen, das ist okay. Ich glaube aber eher. Kein Hardaway-Vertrag. Genau. Ich glaube aber eher, dass der Hardaway-Vertrag ist das, was Terry Rozier in der Liga angeboten kriegt. Nämlich 4 Jahre 65, 70 Millionen. Ich glaube, es werden sich Teams finden. Und das ist das, was ich auch eben meinte bei Mirotic. Ich glaube, dass viele sich dann irgendwie blenden lassen von so einer overperforming Serie oder so einem Run in den Playoffs und dann auf einmal 15 Millionen im Jahr rausholen. Und das würde ich für Rozier echt nicht bezahlen wollen. Ja. Das stimmt. Interessante Diskussion, die zwar ein bisschen was beleuchtet hat, aber dennoch ein offenes Ende hat. Mal sehen, wie es weitergeht, zumindest was sein Team betrifft. Völlig haltlos und nur subjektiv, aber dennoch interessant. Hashtag Struktur. Wir gehen weiter und besprechen die vierte Serie. Auch das meiner Ansicht ein bisschen kürzer. Ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst. Für mich hat das gestrige Spiel einen klassischen Gentleman Sweep Touch. Mhm. Man hat zwar alle möglichen Stats der Superlative, unter anderem 21 Assists. Vielleicht bevor wir zur Serie kommen, dieses Phänomen des Playoff Rondo. Kannst du mir das mal erklären? Ich kann dir das nicht erklären, wie jemand so sehr auf die Regular Season scheißt, dennoch immer wieder ein Team findet, was ihn aufnimmt, was dann in den Playoffs spielt, jetzt mal von dem Stint in Dallas dann abgesehen, und dann in der Regular Season, in den Playoffs auf einmal zu einem der Top 5 Playoff Point Guards mutiert. Das kann ich mir nicht erklären. Für dich dann so? Ja, weil ich meinte mit erklären auch einen Reim draus machen im Sinne, ob das überhaupt stimmt. Für mich ist das ehrlich gesagt gar nicht unbedingt mal so gegeben. Playoff Rondo ist gekommen im Prinzip, ich glaube, da sind wir uns beide einig, als er mit den Boston Celtics arguably einer der wenigen Spieler war, der eine bessere Serie gespielt hat als LeBron James oder besser in der gemeinsamen Serie war als LeBron James. Wahrscheinlich ist Dirk Nowitzki und Steph Curry sind so mit die einzigen Spieler, die das bislang geschafft haben. Ja. Da hat er, glaube ich, ein Triple-Double geaveraged gegen die Cleveland Cavaliers. Da würde ich aber nicht sagen, dass das ein großer Unterschied zu dem war, was er ohnehin in der regulären Saison aufgelegt hat. Wahnsinnige Defense, Steals, Floor General und so weiter und so fort, diese Cockiness zu ihm. Und später hat sich das dann eben gewechselt, ist dann nach Chicago gegangen, vorher natürlich nach Dallas, wo er infamously rausgeworfen ist nach 2 Spielen. Da hat das alles nicht geklappt. Aufgrund seiner Mentalität und seiner, sag ich mal, seines speziellen Charakters. Und jetzt ist er eben in New Orleans und legt da halt wie am Fließband Assists auf und reboundet gut für einen Guard und legt sich mit dem gegnerischen Spieler an. Ist das unbedingt was anderes, als was er vorher gemacht hat oder vielleicht zu seinen Bestzeiten in Boston, aber hat das nicht weniger was mit dem Playoff zu tun, sondern eher mit der Situation, in der er sich befindet? Ja, ich gebe dir insofern recht, als dass ich sagen würde, sein Spiel hat sich überhaupt nicht verändert. Nur das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass er in der Regular Season immer schlechter geworden ist über die Jahre und das Level seines Spiels gehalten hat in den Playoffs. Aber die Diskrepanz zwischen Regular Season und Playoffs ist mittlerweile so groß, weil er eben so scheiße in der Regular Season ist, dass es dann total heraussticht, was er in den Playoffs macht. Denn du hast total recht, das, was er jetzt gerade macht, hat er eigentlich in den letzten, wie lange spielt er in der Liga? 12 Jahre, 13 Jahre, keine Ahnung. Er hat immer das Gleiche gemacht. Also da ist, sein Spiel hat sich ja nicht verändert oder er hat nicht jetzt auf einmal ein guter Shooter von außen geworden, auch wenn er im Spiel davor 3 Dreier geworfen hat. Aber sein Spiel ist immer noch das Gleiche geblieben. Nur wie gesagt, in der Regular Season ist es schlechter geworden und die Playoffs, diese Narrative des Playoff-Rondo hängt, glaube ich, an 3 Sachen, an die sich die meisten Leute erinnern. Das ist die Serie gegen LeBron, die du angesprochen hast, völlig zu Recht auch. Auch im Championship Run, wo er natürlich dann einer der besten wo dann aus den Big Three in Boston die Big Four geworden ist. Das hat das Ganze so am Anfang katapultiert. Dann, als er nach Chicago gewechselt ist, wo sie 2-0 gegen Boston geführt haben und als er dann verletzt war, haben sie die Serie verloren. Da wurde viel daran festgemacht, dass das mit dem Fehlen von Rondo, Playoff Rondo zu tun hat. Und jetzt eben, wo er diese Form so ein bisschen konservieren konnte bei New Orleans. Aber ja, sein Spiel ist nicht besser in den Playoffs geworden. Es ist nur einfach schlechter in der Regular Season geworden. Ja. Und ich glaube, da täuscht man sich auch häufig an den nackten Zahlen. Wenn er den Ball hat, sucht er immer nur den Pass. Er hat eine recht niedrige Usage Rate. Interessanterweise auch dieses Jahr, das war mal wesentlich höher. Daran sieht man, dass er im Prinzip, wenn er den Ball hat, einzig und allein den Assist sucht, während die Assist-Rate natürlich wahnsinnig hoch ist. Weniger hoch, als er vorletztes Jahr in Sacramento gespielt hat, wo er, glaube ich, die Liga in Assists angeführt hat. Jetzt ist er aber immerhin noch bei 42%, sprich 42 aller Field Goals, während er auf dem Feld war, von seinem Team, sind von ihm assistiert worden. Wenn man sich sonst die weiteren Stats anschaut, sein Value over Replacement ist noch nie niedriger gewesen als dieses Jahr. Das war ungefähr mal fast, ja doch, mehr als 10-mal so viel zu Peak-Rondo-Zeiten, als er auch ja, insgesamt 4-mal All-Star war, wo man eben gesehen hat, dass er wahnsinnig viel effektiver haben oder sein kann, was den Gesamteinfluss auf das Spiel betrifft. Ja, sollte man jetzt nicht überbewerten. Ich fand es nur sehr interessant, das mal zu besprechen mit dir. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Journalisten-Mythos, Playoff. Kommen wir mal zu der Serie generell zurück. Es steht jetzt 2-1 für die Warriors. Die Pelicans haben gestern Abend in ihrem Heimspiel die Serie verkürzen können. Mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg von 119 zu 100. Ich gucke mir gerade ich habe wirklich nur das Condensed Game geguckt. Ich kann jetzt nicht, wir haben gerade noch gesagt, naja, nur Boxscores, da sieht man nicht alles, das ist auch total richtig. Nichtsdestotrotz, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Lass uns mal den Boxscore anschauen. Gucke ich jetzt trotzdem auf die Boxscores und sage nur deswegen, ohne das Spiel wirklich ganz gesehen zu haben, das wird in dieser Form nicht nochmal passieren. Denn die Warriors schießen nicht nochmal 29% von 3 versus die Pelicans 45%. 38% aus dem Feld bei den Warriors versus 50% aus dem Feld bei den Pelicans und 36 Assists, was gleichbedeutend ist mit ausschließlich freie Würfe bei den Pelicans, das wird auch nicht nochmal passieren. Du hast gerade gesagt, das ist so die sieht nach einem Gentleman Sweep aus. Ich glaube auch, dass es wäre für mich schon eine arge Überraschung, wenn es auf ein 4-2 für die Warriors hinauslaufen würde. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pelicans das über eine längere Zeit mitgehen können. Also das sind für mich so Anomalien, wie wir gerade auch bei anderen Serien gesagt haben, irgendwie so Joe Ingles-mäßig unvorhersehbare Sachen. 36 Assists könnte, ohne das jetzt zu wissen, vielleicht sogar der Bestwert überhaupt in den Playoffs bisher sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Warriors das nochmal zulassen. Ja, 92 Punkte in den ersten drei Vierteln ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Wenn du den Pace mitgehst und das zulässt, dann wird es schwer sein, gegen so ein offensivstarkes Team wie die New Orleans, die Pelicans zu bestehen. Da bin ich doch recht enttäuscht gewesen von der Performance. Draymond Green hätte sicherlich da auch ein bisschen effektiver verteidigen können, insbesondere was seine natürlich schwierige Aufgabe betrifft, eben die großen Jungs zu verteidigen. Mhm. Ich weiß nicht, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Faith darin. Ich werde aufhorchen, wenn es 2-2 stehen sollte. Bevor das der Fall ist, muss ich sagen, habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass die Serie recht klar an die Warriors geht, weil sie halt einfach zu viel Firepower haben. Klay Thompson hatte 20 in der ersten Halbzeit, hat dann einen Schritt zurückgesetzt. Steph Curry ist sicherlich noch nicht ganz rund. Da sollte man auch klar Credit geben und sagen, dass Joe Holiday ein wahnsinniges Spiel hat und seine wirklich beachtliche Saison weiter fortführt. Aber dennoch, ja, muss ich sagen, ist das so ein bisschen David gegen Goliath, muss ich ganz ehrlich immer noch sagen. Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein zu der Serie. Interessant, aber Shoutout zu Ian Clark, den wir letztes Mal fertig gemacht haben und der jetzt schön 18 in unser Gesicht geworfen hat. Ja. Interessant aber auch, das finde ich, da muss ich mir noch ein paar mehr Videos zu angucken, aber so richtig in den Playoffs so ein Hassduell oder so gab es ja bislang noch nicht so wirklich. Aber Rondo gegen Draymond Green könnte sich vielleicht sogar dazu entwickeln. Im ersten Spiel sind sie aneinander geraten, im zweiten Spiel sind sie aneinander geraten. Jetzt hat im letzten Spiel, habe ich kurz gerade eben bei Bleacher Report gesehen, dass Rondo versucht hat, ihm ein Bein zu stellen und so weiter. Also, und beim Freiwurf von Draymond Green vorher quasi den Ball an seinem nassen Trikot abgewischt hat und solche Sachen, damit der ein bisschen glatter und schwieriger zu greifen ist. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn solche Nicklichkeiten doch in den Playoffs mal aufkommen in einer Liga, wo Kevin Love schon dafür gehatet wird, dass er bei einem Rebound quasi sich einmal um die eigene Achse dreht, dass da jetzt schon diskutiert wird, ob er deswegen vom Platz gestellt werden muss, was noch vor 10 Jahren vielleicht noch nicht mal ein richtiges Foul gewesen wäre. Also da finde ich solche Sachen wie Rondo gegen Draymond Green, die beide so diesen Oldschool-Charakter in sich tragen, finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ich glaube, das war's. Verbrauchen wir doch nicht mehr unsere strapazierten Stimmen, was diese Serie betrifft. Ich habe noch ein paar Quick-Hitter für dich, außer du möchtest noch etwas zur Serie hinzufügen. Nö. Ich krächze so ein bisschen vor mir her. Ich weiß nicht, ob du PJ Calissimo kennst, ja, den ehemaligen Trainer. Ja. Der ist Play-by-Play-Announcer bei ESPN und ich muss sagen, das ist eine absolute Katastrophe. Der Mann spricht halt so. Es ist so, als würde ich das so an. Ich verstehe nicht, wieso jemand in der Tat Play-by-Play. Ich stelle den entweder auf Mute oder ich schalte sofort aus, wenn ich den höre. So brutal hört sich das an. Also das gefällt mir gar nicht. Was mir gefällt, ist nach wie vor der Stadionsprecher der Boston Celtics, der tatsächlich immer den Namen auch ruft von den Leuten des Gegners, die einen Field Goal geschossen haben. Dann sagt er also Ben Simmons, Joel Embiid, in einer ganz tiefen Stimme. Das gefällt mir immer sehr. Der Garden ist ohnehin sehr traditionsträchtig. Der andere Garden in Boston gefällt. Ja, es gibt nur einen Garden, das wissen wir alle. Ja, das stimmt. Aber Boston Garden gibt's. Ne? Ja, Boston Garden gibt's auch. Wo wir gerade über den Garden sprechen, können wir noch 30 Sekunden nur aus persönlicher Verbindung kurz über das Coach-Hiring der New York Knicks reden, dass wir David Fizdale unter Vertrag genommen haben. Ich bin sehr glücklich damit, muss ich sagen, denn gar nicht so sehr wegen David Fizdale, sondern eher für was er steht und warum man diesen Coach ausgesucht hat. Also ich glaube, Fizdale ist in der Liga super hoch respektiert, sowohl unter anderen Coaches. Spoelstra hat zum Beispiel gesagt, klar, er war auch lange Zeit sein Assistant, aber er würde sich wünschen, dass Fizdale in die Western Conference wechselt, weil er ihn für einen der besten Offensivcoaches oder überhaupt Player Development Coaches auch hält, den die Liga hat. Natürlich von einem alten Weggefährten erwartet man solche Lobeshymnen, aber dennoch, auch bei vielen Spielern ist Fizdale, glaube ich, so beliebt wie kaum ein anderer Coach in der Liga. Wir erinnern uns an das, als er in Memphis gefeuert worden ist, dass sowohl seine alten Miami-Weggefährten in LeBron und in Wade, aber auch viele andere Spieler für ihn Partei ergriffen haben und gesagt haben, ja, er ist quasi zum Sündenbock gemacht worden, weil so wie wir Fizz kennen, kann das nichts mit ihm zu tun gehabt haben, dass es in Memphis nicht läuft. Und ich glaube, noch vor mit dem alten Regime in New York wäre es so gewesen, dass man sich eher auf so einen flashy Namen konzentriert hätte, um die Fans irgendwie ruhig zu stellen. Zum Beispiel Mark Jackson wäre so jemand gewesen, wo man sagen könnte, ja, der ist so ein bisschen der Sohn der Stadt. Damit versucht man auch in einem schwierigen Rebuild die Fans auf seine Seite zu holen. Das hat man jetzt mit Fizdale dann nicht gemacht und ich sehe dem Ganzen eigentlich sehr positiv entgegen, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, ich freue mich über das Hire. Persönlich sowieso. Ich glaube, da ist er über allen Zweifel erhaben. Er hat das gezeigt. Nicht zuletzt mit seiner legendären Pressekonferenz Take This for Data, sondern natürlich auch seinem Engagement im politischen Bereich in Amerika, was Social Injustice betrifft. Ich denke, dass da ist er über allen Zweifel erhaben. Coole Socke. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um die Knicks, weil die Namen, die da kursierten, waren eine absolute Kenny Katastrophe. Kenny Smith, Alter, das darf ja wohl nicht wahr Kenny sein. Kenny Smith, Mike Woodson. Fucking Woodson. Ey. Ich weiß nicht, Mike Jackson. Ey. All die, ey, diese ganzen Leute, so, die waren alle bei euch schon mal Coach. Ey, sorry, aber das geht halt nicht. Und du, wenn du ein Rebuild haben willst, kannst du halt nicht irgendwelche Leute haben, die, da kannst du auch Lionel Hollins anstellen, wo der sagt, ja, der hat aber einen super, super Anzug dran und richtig krumme Finger. Ja. Nein, das war also. Nee, so insofern ist das gut, weil er auch in Memphis ein bisschen versucht hat, da die Kultur aufzubrechen. Ungemein schwieriger natürlich. Aber ich hoffe, dass man da ein bisschen mehr auf Cultural Change setzt. Auch Jeff Hornacek war da nicht unbedingt meiner Ansicht richtige Person. Das war ein Platzhalter und hoffe, dass sich da ein bisschen was bewegt, dass man ein bisschen anderen Basketball spielt jetzt. Letzter interessanter Punkt, den ich gelesen habe, den ich gerne noch erwähnen würde. Die Milwaukee Bucks suchen auch nach einem Coach und der letzte große Name quasi, der jetzt unterwegs ist, ist Mike Budenholzer, der bei den Atlanta Hawks, ich weiß gar nicht, ob er schon gekündigt hat, ob der Vertrag schon aufgelöst worden ist. Zumindest haben die Atlanta Hawks ihm quasi erlaubt, mit jedem anderen Team in der Liga zu sprechen, was gleichbedeutend ist mit, dass wir nicht mehr mit dir planen. Aber auch die eine der Lead Assistants von den San Antonio Spurs, nämlich Becky Hammond, scheint zum Interview eingeladen worden zu sein. Und das fände ich auch ziemlich cool, wenn nicht immer nur die gleichen Namen ohnehin in die Runde geworfen werden, sondern vielleicht sie sogar der erste weibliche Head Coach in der NBA sein könnte. Denn der beste über die letzten 20 Jahre gesehen Head Coach der Liga ist wahrscheinlich Popovic. Und wenn er von jemandem sagt, völlig egal, ob Mann oder Frau, von jemandem sagt, dass jemand zu den talentiertesten Coaches in der Liga gehört, dann sollte man vielleicht auch seinen Horizont mal so weit öffnen und dann über die alten Standards und Klischees hinaus herauszubrechen und dann ihr auch eine Chance geben. Also auf der einen Seite fände ich super interessant, wenn Mike Budenholzer in Zukunft Giannis coachen würde. Auf der anderen Seite fände ich es aber auch interessant, wenn die Milwaukee Bucks das erste Team in der Liga wären, was so progressiv für auch eine Wende, sage ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung stehen würde. Also egal, wie das ausgeht, glaube ich, ist das super interessant in der nächsten Saison anzugucken. Ja, es ist in der Tat interessant. Ich drücke Becky Hammond auch absolut die Daumen, generell in Headcoaching-Jobs zu bekommen. Wenn sie das sportlich verdient hat, dann sollten da auf jeden Fall diese Vorbehalte gesprengt werden. Da bin ich absolut für. Es ist auch schön zu sehen, dass sie sich als Assistant, Prominence Assistant, so etabliert hat. Ja. Dennoch muss ich sagen, ich würde bezweifeln, ob das Richtige ist für die Milwaukee Bucks. Weniger als Franchise, da ist es wahrscheinlich gut, dass es ein bisschen ruhiger ist in Milwaukee, in Wisconsin, aber ich glaube, dass die an diesem Punkt von Giannis Karriere, kurz bevor eine potenzielle Free Agency am Start ist, ist es absolut wichtig, einen erfahrenen Head Coach zu bekommen, der ein paar Jahre Zeit hat. Wenn jemand Neues reinkommt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie eben jetzt die erste weibliche Head Coachin wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, nimm jemand, der schon weiß, was es bedeutet, Head Coach zu sein, ja, die Verantwortung, den Arbeitsaufwand, 24-Stunden-Job, das ist für mich sehr, sehr zentral und wenn sie das verballern und Giannis eventuell irgendwann aus der Tür ist, dann ist Milwaukee wieder komplett im Niemandsland versunken. Ja, du hast natürlich recht, also es ist völlig egal, ob jetzt Frau oder Mann, du kannst in dem Status seiner Karriere Giannis nicht zu einem Experiment in irgendeiner Art und Weise machen. Und das wäre ja, die öffentliche Wahrnehmung. Oh, die Milwaukee Bucks sind die ersten, die dieses Anführungsstriche Experiment mit einem weiblichen Headcoach wagen. Und wenn das dann schief geht, wie du sagst, dann wird Giannis sagen, sag mal, habt ihr den Verstand verloren oder was? Ich befinde mich hier gerade kurz davor, MVP in der Liga zu werden und bin jetzt irgendwie das Versuchskaninchen für die Liga oder wie, also das wäre ja genauso, wenn man einen unerfahrenen männlichen Headcoach ihm jetzt an die Seite stellen würde. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Also in dem Punkt hast du natürlich recht. Ich fände es trotzdem ein gutes Zeichen und ich fände es trotzdem super interessant für die Liga und wahrscheinlich auch sehr verdient für sie, da zumindest in ernsthafte Erwägung gezogen zu werden. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch Mike Budenholzer, von dem wir beide große Fans sind, bei dem, was er in den letzten Jahren in Atlanta gemacht hat, auch verdient, wieder endlich mal einen richtigen Star zu coachen, der nicht Dennis Schröder heißt, sondern Giannis ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Ja. Ja. Sag ich da sag ich ja. Absolut d'accord. Sag ich ja. Ich sage ja. So, dann sind wir auch durch. Ich glaube, es ist heute, ohne das jetzt schon angeguckt zu haben, aber ich glaube, es ist heute ein bisschen länger geworden, Phil. Ja, ist so. Vielleicht habt ihr fleißig vorgespult, um euch die Evaluierung von den Ostserien anzuschauen. Ich glaube, das war so ein bisschen das Leckerbissen für heute. Aber hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ja, morgen geht's dann heute. Wer spielt denn heute Nacht? Lass mich mal gucken. Es müsste ja wieder Philadelphia dran sein, nehme ich mal an. Vielleicht gibt es noch ein Spiel. Genau, Philadelphia, oh, heute um 11 schon. Also für die Leute, die Samstagabend zu Hause bleiben wollen, ist das bestimmt die richtige Entscheidung, dann Philly gegen Boston zu gucken. Und morgen um 9:30 sonntagsabends sowieso Pflichtprogramm, dann das Spiel 4 zwischen Golden State und New Orleans. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ne? Jo. From downtown. Reingehauen.